Willkommen zurück. Wer in den letzten Wochen, Monaten und Jahren der CDU um Friedrich Merz einmal zugehört hat, musste unfreiwillig an das Gedicht von Pfarrer Martin Niemöller denken. Erst holten sie die einen, dann die nächsten und immer hieß es, das betrifft dich nicht. Nur sind es da heute eben keine Kommunisten, Sozialisten oder Gewerkschafter mehr. Heute waren es erst die Flüchtlinge, dann Bürgergeldempfänger, dann Krankgeschriebene und zuletzt Teilzeitkräfte. Von der sozialen Kälte, die dahinter steckt, einmal abgesehen, steht eine ganz andere Frage dabei im Raum. Was genau ist eigentlich der langfristige Plan? Denn bislang wirkt all das weniger wie konstruktive, funktionierende Politik und mehr wie eine Inventur der vermeintlich Überflüssigen. Wer kostet den Staat etwas? Wer fällt auf? Und wer passt nicht ins Idealbild oder ja ins Stadtbild? Und irgendwo zwischen Talkshow, Regierungserklärung und das wird man ja wohl noch sagen dürfen, bleibt eben das Vakuum zurück. Es gibt kein belastbares Konzept. Es gibt keinen langfristigen Entwurf. Und noch schlimmer, es gibt auch keinen kommunizierten Plan B, falls Plan A fehlschlägt. Stattdessen gibt es Benennungen, Abgrenzungen und Schuldzuweisungen. Als ließe sich ein komplexes Land dadurch regieren, dass man immer neue Gruppen markiert und hofft, dass der Rest sich sicher genug fühlt, um zu klatschen. Ja, okay, es gibt einen Koalitionsvertrag und Arbeitskreise, die einen Minimalkonsens finden sollen aus sozialdemokratischer Restverantwortung und christlichen christlich motivierter Steigerung des Shareholder-Values. Ja, es gibt regelmäßig Regierungserklärungen, aber keine Erklärung der Regierung, was sie eigentlich wirklich vorhat. Außer, dass es für immer weitere Gruppen immer kälter wird. Oder ist das vielleicht das eigentliche Konzept? Also nicht zu sagen, wohin es gehen soll, sondern nur, wer angeblich im Weg steht. Das fehlende Wohin ist aber tatsächlich eine riesige Leerstelle. Und genau diese Leere ist es, die so laut wirkt. Denn politische Führung zeigt sich nicht darin, Probleme einfach nur zu benennen, sondern darin, Verantwortung für Lösungen und Konzepte zu übernehmen. Doch Verantwortung für die Lösung scheint hier vor allem delegiert zu werden. Nach unten. An die Schwächeren. An die, die sich schlechter wehren können. Und wer fragt, wie der hoffentlich kommende Wohlstand durch die wieder anspringende Wirtschaft künftig verteilt werden soll, bekommt Schweigen. Oder die mahnenden Worte, das Fell des Bären nicht bereits zu verteilen, wobei das eigentlich auch längst geschehen ist. Und wer wissen will, wie ein überaltertes Land produktiv bleiben kann, der hört Verweise auf Arbeitskreise. Und natürlich die ultimative Lösung, dass Rentner einfach aufhören sollen, Rentner zu sein und wieder fürs Bruttoinlandsprodukt zu sorgen. Hat ja schließlich geklappt, solange sie aktiv waren. Und wer nach einem Gesellschaftsvertrag für das 21. Jahrhundert sucht, der bekommt den Hinweis, man müsse erst einmal Ordnung schaffen. Ordnung. Ein Wort, das erstaunlich oft dort auftaucht, wo Orientierung fehlt. Denn eins ist klar, Ordnung ersetzt keine Vision. Genauso wenig ersetzt Disziplin eine Strategie. Und Härte ersetzt auch keine Idee für die Zukunft. Was hier also verkauft wird, ist kein Aufbruch, sondern Verwaltung und Beruhigung. Die Beruhigung vor allem derer, die hoffen, nicht gemeint zu sein. die glauben, solange andere markiert werden, bleiben sie selbst unangetastet. Doch Politik, die sich nur über Abgrenzung definiert, lebt von einem ständigen Nachschub an neuen markierten Gruppen. Irgendjemand muss immer das Problem sein. Sonst fällt auf, dass dahinter nichts wartet. Und die selbsternannten alternativen Problemlöser haben ja längst ihren größeren Plan der Abgrenzung für die Zukunft präsentiert. Und dem Szenario derer Machtergreifung entgegen steht eine hilflose Restdemokratieverwaltung. Okay, es gibt eine Investitionsoffensive, die aber eher einem Verschiebebahnhof gleicht. Und es gibt keine belastbare Bildungsstrategie. Und eigentlich auch keine echte Antwort auf Digitalisierung, Klimafolgen oder eben den demografischen Wandel. Und es gibt darum auch keine echte große Debatte. Die Kommunikation weg von Strukturen hin zu Menschen. Nicht das System funktioniert nicht wirklich, sondern die Einzelnen darin. Das ist bequem. Und es ist kommunikativ dankbar. Und es entlastet all jene, die eigentlich erklären müssten, wie Zukunft in diesem System gestaltet werden soll. Aber vielleicht ist das der Kern dieser Politik. Nicht Lösungen zu finden, sondern Gründe, warum man sie gerade noch nicht liefern kann. Weil es irgendeinen Schuldigen daran gibt. Und solange das funktioniert, bleibt der Plan unsichtbar. Und eben genauso leer, wie er klingt. In diesem Sinne, auf eine neue Woche in alter Frische. Tschüss.